wenn Adolf Hitler den Krieg nicht gewonnen hätte. Das ist so eine Redensart bei uns geworden. Drückt sich Bedauern daran aus, Resignation, Überdruss, vielleicht Kritik? Nein, nicht Kritik, es geht uns ja gut. Wir, die wir am Leben sind, haben ja alles, was man zum Leben braucht. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind stabil. Die Abschaffung des Geldes ist gelungen. Die Politik folgt den Grundsätzen der Vernunft und ist transparent für jedermann. Der Friede ist gesichert. Jedenfalls bei uns. Ein, zwei, drei. Heimweh nach Anarchie? Neuerdings sind wieder Tonträger in Umlauf gekommen mit den Balladen von Sacco und Vanzetti. Neuerdings sind wieder Bücher eines gewissen Simenon in Umlauf gekommen, der von einem Paris der Apachen und Nagelsocken erzählt. Geschichten aus einer Gesellschaft, die von gewalttätiger Asozialität und Amoralität im Gleichgewicht gehalten wurde. In der Begierde und Korruption mehr bewirkten als Vernunft und kollektive Solidarität. Was unsere Theoretiker als klassisches Beispiel der sozialen Lüge bezeichnen. Vielleicht ist es nur das Paradoxon der Umkehrung, das es besticht. Keine Parole ist ja in der Politik nach 45 so oft wiederholt worden, so Stereotyp geworden wie die, dass Adolf Hitler den Krieg gewonnen hat. Natürlich hat Adolf Hitler den Krieg gewonnen, auf jede nur denkbare Weise, nicht Stalin. Obwohl es ohne dessen Hilfe nicht gegangen wäre, das nicht. Aber wir leben nicht, wie es ein Witzblatt einmal formuliert hat, in einer nationalsozialistischen deutschen Sowjetrepublik, sondern in der Konföderation europäischer Volksrepubliken, die sich eng und unmittelbar an die der Sowjetrepubliken anschließt. Manchmal, wenn die Fernsehwand aufleuchtet, die für die Wohnung, in denen wir leben, obligatorisch ist, denke ich darüber nach, in welcher Zeit rasender Entwicklung ich gelebt habe. Ich bin Jahrgang 21 und jetzt Mitte 80. Als Kind habe ich noch in einer Wohnung gelebt, in der es nur eine einzige Wasserstelle gab, mit einem euterartig in der Küchenecke hängenden gusseisernen Abfluss. Gekocht wurde auf einem Herd, der mit Briketts befeuert wurde. Wohnungen ohne Badezimmer sind heute undenkbar, seit all die Dinge des alltäglichen Komforts, der natürlich eine Selbstverständlichkeit ist, grundsätzlich geregelt sind. Das gilt ebenso für die freie Benutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel, die abgabenfreie Teilnahme an allen postalischen Diensten und die kostenlose Ausgabe von Grundnahrungsmitteln. Flugzeugplätze sind kontingentiert. Die Kontingente werden selten voll ausgebucht. Der Besitz von privaten Beförderungsmitteln ist untersagt. Ich erinnere mich noch, wie bei meinen Großeltern Petroleumlampen benutzt wurden und wie meine Eltern den ersten elektrischen Übermittler kauften, ein sogenanntes Radio, das lediglich akustische Signale ausstrahlte. Das war 32. Es gab dieser Tage, und das war möglicherweise der Anstoß zu diesem Resümee auf meinem alten Tongerät, eine Retrospektive zum 60. Jahrestag des letzten Kriegsendes. Darunter war ein Spielfilm von einem gewissen G.W. Papst, der versucht hat, die entscheidenden Ereignisse im Führerbunker in Berlin nachzuzeichnen. Dieser archaisch anmutende Schwarz-Weiß-Film wirkte auf unserer Fernsehwand merkwürdig fremd, in manchen Passagen sogar unausgesprochen ironisch. Vielleicht lag es daran, dass die Schauspieler sich nicht voll identifizierten, sondern die Rollen, die sie verkörperten, gleichsam vor sich hinhielten. Erschreckend war für mich, wie die düstere Atmosphäre jener Jahre mich wieder gefangen nahm, wie die Glocke der Ausweglosigkeit wieder über mich gestülpt war. Da ich der einzige Überlebende unserer Familie bin und Altersgenossen in meiner Nähe kaum vorhanden sind, hatte ich niemanden, mit dem ich meine Eindrücke diskutieren konnte. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass ich mich nicht täusche. Ich studierte damals schon Jura hier in Hamburg und diente dem Völkerrechtler Adalbert Müller, der später infolge seiner Freundschaft zu Albert Speer einer der einflussreichsten Männer der Konföderation wurde, als Kurier für Nachrichten, die zu heikel für telefonische oder schriftliche Übermittlung waren. Ich hatte einen Wehrmachtsgrad von der Type, wie sie auch in Papsts Film zu sehen war. Zum Beispiel in der Sequenz, in der die beiden gefangenen russischen Politoffiziere Khrushchev und Brezhnev versehentlich, denn sie hatten sofort standrechtlich erschossen werden sollen, in den Führerbunker gebracht wurden. Papst arbeitet da mit einer Intrige zwischen Wehrmachtsgenerälen und SS-Führern, von denen ich nicht weiß, ob sie historisch zu belegen ist. Ob sie vielleicht nur den späteren SS-Aufstand vorwegspiegelt, denn der Film ist nach dem Aufstand gedreht worden. Waren es tatsächlich jene beiden hageren Russen in ihren zerknitterten, dreckigen Uniformen gewesen, die Adolf Hitler überredet hatten, noch einmal wie früher schon die Einigung nicht mit dem Westen, sondern mit den Russen zu suchen? Solche Fragen erscheinen heute, wie hoch auch immer eine korrekte historische Forschung zu veranschlagen ist, müßig. Der Film endet mit der Vereinigung der russischen und deutschen Truppen, dem Vormarsch nach Westen und der Fallschirmjäger- und Panzerschlacht auf dem historischen Schlachtfeld von Waterloo, in der die vereinigten westlichen Truppen vernichtend geschlagen worden sind, und zeigt zum Abschluss jenes historische Foto, das allerdings heute aus den Schul- und Geschichtsbüchern verschwunden ist, an das wir Älteren uns jedoch noch deutlicher erinnern können, als an irgendetwas sonst aus jener Zeit. Die Umarmung Stalins und Hitlers im Kreml, beide in Zivil, Backe an Backe, Schnurrbart an Schnurrbart, im Volksmund lange Zeit der Teufelskuss genannt. Vielleicht waren sie Teufel. Aber da wir den Anspruch der Metaphysik nun endgültig aufgegeben haben und nichts anderes wollen, als den Menschen in der Mündigkeit seiner Materialität und Vernunft zu festigen und zu bestätigen, mögen es ebenso gut Teufel gewesen sein. Und was sind Teufel? Ausgeburten des Aberglaubens. Worauf es ankam, war die gewonnene Macht zu behaupten und mit ihr dem zu dauerhaftem Sieg zu verhelfen, was wir die Identität von Vernunft und Sozialismus nennen. Manches ist heute ausgelöscht. So der Aufstand der SS, assistiert von der Sympathie mancher Militärs in den verschiedenen europäischen Rumpfarmeen, unterstützt gewiss von den Amerikanern. Ich erinnere mich an den Schrecken, der mich eiskalt durchfuhr, als ich auf einer meiner Kurierfahrten, die ich auch nach Kriegsende fortsetzte, mit meinem Krat auf einen SS-Haufen auffuhr, der dem großen Jamboree in der Göhrde zustrebte, auf dem alles anfing. Ich hatte Glück, dass sie mich für harmlos hielten, mir lediglich das Krat wegnahmen und mich humorlos zusammenschlugen. Auf Umwegen, langsam, zu Fuß bin ich damals nach Hamburg zurückgewandert. Als ich dort ankam, war alles vorbei. Es wurde von 50.000 Toten gesprochen. Offizielle Zahlen oder Berichte hat es nie gegeben. Adolf Hitler hat noch fast 20 Jahre gelebt, länger als Stalin. Er starb 1964. Ein Greis, der kaum mehr und wenn, dann nur umringt von den neuen Herren öffentlich auftrat. War er selber als Person, wenn man das heute so sagen kann, nicht unverbesserlich gewesen? War das, was den letzten Krieg in Gang brachte und was er in diesem Krieg angestellt hatte, nicht gerade das Ergebnis aller seiner politischen Überzeugungen, die eher auf die Vernichtung des Menschen als auf die vernünftige Einsetzung in sein soziales Recht gerichtet waren? Ja und nein. Es war der Blickwinkel, der ihm verstellt war. Im Grunde hatte er recht. Man musste es nur anders sagen. Es kam nicht auf die Arier, sondern auf die Gutwilligen an. Nicht die Vernichtung des Menschen, sondern die Verminderung der Menschenmassen. Wenn das als Tautologie erscheint, liegt es am Blickwinkel. Unvernünftig war zweifellos eine Überzeugung, die meinte, man könne den Klassengegensatz dadurch aufheben, dass man die Menschheit einfach in zwei Gruppen aufteilte. Die eine kleinere, die den Segen des Sozialismus genoss, und die andere größere derjenigen, die als Sklaven dafür sorgen mussten, dass die anderen den Sozialismus genießen konnten. Vernünftig war es, die Gesamtzahl der Bevölkerung auf eine praktikable Größe zu reduzieren, sich der Gutwilligkeit der reduzierten Menschheit zu versichern und die Sklavenarbeit von Computern und Automaten leisten zu lassen. Es ist falsch zu sagen, Hitler habe den Krieg gewonnen, weil er in Rassenwahn und Antisemitismus befangen war. Richtig ist, dass er die Ansätze seiner rassischen Unterscheidung so in die gesamte Menschheit übertragen hat, dass sie gar nicht mehr nötig war. Das Feindbild haben wir aufgelöst in uns selbst. Eine andere Schwierigkeit bestand bekanntlich darin, dass die industrielle Zivilisation von sich aus keine Werte mehr hatte hervorbringen wollen. Das hat den Faschismus veranlasst, abgestorbene Werte zu adoptieren. Vollautomatisation mit mittelalterlicher Moral. Die vernünftigere Antwort auf dieses Problem hatte gelautet, wenn keine Werte erzeugt werden, muss man die Wertfreiheit als den einzigen und höchsten Wert einsetzen. Davon leben wir heute. Diese Maxime hält uns in Schach. Denn auch wir sind wertfrei, sprich wertlos. Albert Speer, Adalbert Müller und andere haben das in die Tat umgesetzt. Am Wendepunkt, als erkennbar wurde, dass die rein äußerlichen Widerstände besiegbar sein würden, trat noch einmal der gealterte, grauhaarige Josef Goebbels in Erscheinung. Sein Öffentlichkeitsarbeitsministerium hat die Sätze und Gebote formuliert, mit deren Hilfe und auf deren Grundlage alles in den Zustand überführt werden konnte, in dem wir heute leben. Die Gutwilligen überleben, der Tod ist überall. Goebbels war einer der ersten Zeugen. Sein Tod kam zur richtigen Zeit. Der Schlüssel zur Lösung aller Probleme, das wurde allmählich deutlicher, war einfach, aber schwer zu handhaben. Die Reduzierung der reinen Anzahl der Menschheit auf die der Gutwilligen war möglich nur durch die systematische Kontrolle der Bevölkerungsgröße. Richtungweisend waren Erfahrungen, die, solange es noch Geldsysteme gab, an den Kontrollmöglichkeiten von stabilen Währungskursen gemacht worden war. Jedenfalls gleichen die Formulierungen, die ausgearbeitet wurden, denen der Währungsspezialisten von einst in überraschend weitgehendem Maß. Dazu kam, dass alle zurückliegenden Daten, die in der Sowjetunion in den verschiedenen Phasen der Planwirtschaft registriert worden waren, neu durchgearbeitet wurden. Der Fehler der Planwirtschaft war gewesen, eine wirtschaftliche Entwicklung vorauszuplanen, die einer nicht unter Kontrolle zu haltenden Menschenmenge genügen sollte. Man brauchte dies nur umzukehren, um zu besseren und richtigen Ergebnissen zu kommen. Es musste eine Bevölkerungssumme geplant werden, die dem wirtschaftlichen Plan genügte. Das alles ist bekannt und oft diskutiert worden. Entscheidend war, dass Gewalt nicht in Erscheinung treten durfte und dass jeder, der lebte, gleiche Rechte und Chancen haben musste. Natürlich kam uns entgegen, dass am Anfang gleichsam natürliche Verluste das Problematische verdeckten, vom SS-Aufstand über Epidemien und Hungersnöte in der Aufbauphase der 50er und frühen 60er Jahre, über regionalistische Revolten, religiöse Paroxysmen, Alkohol- und Drogenexzesse, bis zu jener fast uneindämmbaren Selbstmordepidemie, die bis tief in die 60er Jahre hinein andauerte, traten Ereignisse ein, die die Zahl verminderten, ohne dass dafür geplant werden musste. Das System unseres Sozialismus und dieses System war nur zu verwirklichen in der über Jahrzehnte überschaubaren, ungestörten und unstörbaren Planungsmöglichkeit, im Ansatz eines berechenbaren und erfassbaren gesellschaftlichen Potenzials, festigte sich in den 70er Jahren. Die Durchsetzung einer vernünftigen sozialistischen Organisation ist nur möglich gewesen in einem immer weiter differenzierten und gutwillig akzeptierten System der Kontrolle. Die Vernunft dann zu siegen vermag, wenn der Einzelne sich des Unvernünftigen seiner Motive oder eines Teils seiner Motive bewusst wird, so fungiert die öffentliche Kontrolle als kollektives Bewusstsein. Es darf nur nicht der Fehler gemacht werden, dies dem Wissen einer abgespaltenen Gruppe zu überlassen, einer Clique, einer Elite oder wie immer, die in der Benutzung wiederum unvernünftigen Impulsen ausgeliefert wäre, sondern es muss eine Art Zirkelschluss hergestellt werden, der zugleich alle Daten für alle einsehbar macht und die Folgerung daraus für alle verdeckt. Adolf Hitlers gute alte Vorsehung. Tatsächlich haben wir anfangs so gesagt. Aber wenn man tiefer gräbt, das Mittel zur Kontrolle ist die für uns alle am Anfang unvorstellbare Minimalisierung der Elektronik. Transistoren-Units sind heute unter die Grenze des mit dem bloßen Auge Sichtbaren herabentwickelt worden. Computer sind auf Quadratzentimetergröße geschrumpft und arbeiten selbsttätig über genau vorausberechenbare Lebensdauern hin. Wir benutzen nicht das, was früher einmal scherzhaft Wanzen genannt wurde. Es gibt auch nicht die Laternenmaste, mit denen sich permanent bewegenden Fernsehkameras. Das Fernsehen arbeitet mit kleinen Teams in beweglichen Einheiten, einer Art Amphibien-Flugomnibussen, in denen die Techniker und die, ja, so sagen wir heute wieder, Künstler auch wohnen. Es gibt Minicomputer, von denen jeder Gutwillige, aber es gibt nur Gutwillige, eine Reihe mit sich trägt, etwa wie die Gebetsketten und Rosenkränze früherer finsterer Zeiten nur sehr viel kleiner. Der Name, den es im Volksmund, aber wir alle sind Volksmund, dafür gibt, erinnert ein wenig an früher. Wir sagen Kocker. Das ist die Abkürzung von Computerkranz. Den Kocker in der Hand zu halten, ist Sicherheit des Gutwilligen. Ohne ihn bist du tot. Man muss auch verstehen, dass es keine Zentrale gibt. Die Kokas liefern ihre permanenten Informationen an Ketten von Satelliten, von denen die Informationen abgerufen werden können. Das geschieht aber kaum noch. Denn das System funktioniert ja nicht deshalb, weil die Gewalt der ausgeübten Kontrolle droht, sondern es funktioniert, weil das Bewusstsein von der Möglichkeit der Kontrolle allgegenwärtig ist. Von der unteren Satellitenebene werden die Daten weitergegeben an eine weit höhere, die sehr viel dünner besetzt ist. Diese obere Ebene dient als Speicher. Das Ganze ist nicht für die Ewigkeit gebaut, sondern nutzt sich ab und muss gewartet und ausgebessert werden, wie jede andere Maschine auch. Es ist die Idee. Sie hält uns. Sie besitzt und besetzt uns. Indem das, was früher und bis dahin Entwicklung genannt wurde, aufgefangen wurde in den perfekten Kreislauf und den sich selbst bewirkenden Austausch, sind wir sozusagen ganz und gar in uns selbst. In unsere Materialität wie in unsere Sterblichkeit rückgekoppelt. Das Leben des Gutwilligen, Essen, Trinken, Liebe, Schlaf, geht ohne Rest in sich selbst auf. Wenn das Bewusstsein von der Möglichkeit der Kontrolle die höhere, weil umfassendere kollektive Stufe des Selbstbewusstseins ist, so ist darin das mögliche Selbstbewusstsein des Einzelwesens eingeschlossen und verschwunden. Also auch das, was man früher Unterbewusstsein nannte. Die Möglichkeit der Abrufbarkeit all der Daten, die von uns angesammelt sind, ist unser Unterbewusstsein. Da alles erfasst wird, ist alles erlaubt. Die Libido ist für uns kein Problem, eine Aktivität unter anderem. Kapitalverbrechen, dagegen das System des kollektiven Selbstbewusstseins gerichtet, gibt es nicht, denn wir sind gutwillig. Klingt es wie ein Märchen? Ich höre das manchmal sagen, aber das, ein Märchen, ist es ganz entschieden nicht. Der Gutwillige lebt in der faktischen Welt schlechthin. Wo aber steckt die Ultima Ratio? Früher sagte man des Pudels Kern oder auch der Pferdefuß. Die Kontrolleure mussten vermieden werden, weil sie als eine sich neu etablierende Klasse der Versuchung ausgesetzt sein konnten. In das Ganze ist von Mathematikern ingeniös errechnet. Ein Störelement eingefügt, das reagiert wie ein Regulator. Es hält innerhalb einer Toleranzbreite die Zahl der Gutwilligen konstant. Wir können so viele Kinder zeugen, wie wir wollen. Vielleicht werden sie uns genommen, vielleicht behalten wir sie. War es nicht immer so? Das Störelement setzt das Gesetz des Zufalls, das wir sonst ausgeschlossen haben, absolut. Ab und zu, manchmal oft, manchmal selten, geht so etwas wie ein Ruck durch das ganze System. Irgendwo wird für den Bruchteil einer Sekunde eine Information aus dem Fluss der Beobachtung herausgenommen. Der Mensch, den diese Störung betrifft, ist tot. Im Grunde war es keine neue Idee. Sie war nur bis zu unserer Erfindung wie so vieles in umgekehrter Form vertraut. Denn wer von uns Älteren erinnert sich nicht an die unendlich langweiligen Belehrungen der Deutschstunde, wenn Goethes Faust besprochen wurde? Wie sagt Faust zu Mephisto? Werde ich zum Augenblicke sagen, verweil doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen, dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei, die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es ist die Zeit für mich vorbei. Wir haben das umgedreht. Der Augenblick, der stehen bleibt, sagt zu uns, es ist vorbei. Wir werden lautlos aus der Zeit herausgenommen. Ganz undramatisch. Keine Parallele zu den Herzinfarkten oder Schlaganfällen früherer Zeit. Allenfalls die zum Tod eines Australennegers, auf den der Wischborn zeigt. Einer der ersten war, wie gesagt, Goebbels. Er hatte selber erst nach langem Zögern der Einrichtung des Systems zugestimmt, dann aber den ganzen Apparat seines ÖA-Ministeriums dafür eingesetzt. Lange hat sich das Gerücht gehalten, dass sein Tod tatsächlich nicht zufällig war, denn er starb so bequem, unmittelbar nach dem noch natürlichen Tod Hitlers. Jedenfalls so rasch, dass er nichts unternehmen konnte, was ihn selber und so weiter. Es hieß auch, mein Lehrer Müller habe dabei die Hand im Spiel gehabt. Sehr alte Leute sind selten. Obwohl wir theoretisch sehr alt werden können. Manchmal kommen ganz alte, das ist ein Kennzeichen der Zufallsarbeit, in Gruppen vor. Unsere Landwirtschaft ist voll industrialisiert. Und unsere Industrie voll automatisiert. Es gibt noch immer von Zeit zu Zeit Rohstoffschwierigkeiten. Aber wir sind autonomer als irgendjemand sonst. Mit 85 gelte ich als alt. Meine Familie habe ich verloren. Ich habe Enkel, sehe sie aber kaum. Wie ich nicht weiß, wann ich sterben werde, weiß ich nicht, warum ich überlebt habe. Wenn ich mit einem der voll verglasten öffentlichen Verkehrsmittel durch die Gartenstadt fahre, in deren Mittelregion ich wohne, und die vom früheren Lüneburg im Süden bis zum früheren Itzehoe im Norden, von den Harburger Bergen bis zur Ostsee reicht, immer noch Hamburg, verspüre ich bei allem Vergnügen, dass der Anblick des schönen und friedfertigen erzeugt, das wir geschaffen haben, auch eine gewisse Wehmut. Es gibt dann Momente, in denen ich Sehnsucht danach habe, dass eines der Augen Gottes, wie der Volksmund sich zu sagen angewöhnt hat, auf mir zur Ruhe kommt. Ich denke dann auch daran, dass wir alle sterben würden, wenn das System insgesamt, das Bewusstsein vom System gestört wurde. Wir sind jetzt tödlich daran gewöhnt. Der von uns bewohnte Teil der Erde wäre dann menschenleer. Die Vorstellung davon tröstet mich merkwürdigerweise. Seit der Jahrtausendwende hat eine Erscheinung in unserer Gesellschaft zugenommen, die es hier und da schon seit 45, manche sagen seit noch früher gab. Das sind die Frauen und Männer, die es aufgegeben haben, sich zu beteiligen. Wir nennen sie die langsamen Wanderer, weil sie niemals stillstehen, sondern sich in langsamem Gang ununterbrochen bis auf kurze Ruhezeiten gegen Morgen bewegen. Seit dem Jahr 2000 trifft man sie in Gruppen, oft singend, immer friedlich. Manche sagen, dass sie sich bewegen, damit die Augen Gottes sie nicht treffen können. Manche sagen, sie tun es, damit sie rascher getroffen werden. Ich habe darüber nachgedacht und spüre manchmal die Versuchung, mich einer dieser Gruppen anzuschließen. Wenn Adolf Hitler den Krieg nicht gewonnen hätte, wie wir, die Überlebenden, jetzt manchmal sagen, wie wir aber auch Jüngere uns nachreden hören, würde es manchem von uns dreckig gehen. Mancher würde zu strampeln haben, damit er sich über Wasser hält. Manchen würde es an den Kragen gehen und so weiter. Es würde Unterschiede geben zwischen Gesellschaften, Kulturen, Klassen und Personen. Gewalt, Aufruhr, Kriege, Verbrechen. Auch Streben nach Gerechtigkeit, Demokratie. Aufschwünge, Verzweiflung. Schocks, Niederlagen, Zusammenbrüche und Überwindungen. Soziale Lüge und der Versuch, auf eigene Faust miteinander auszukommen. Menschlichkeit. Allzu menschliche Menschlichkeit. Glück? Vielleicht.